Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den August. Und das hier sind unsere Themen in der nächsten Stunde. Unbequem und besetzungsfreudig. Die Squatting Days in Hamburg. Nicht unterzukriegen. Das Avanti-Projekt in Dortmund. Gegen die Unorganisiertheit. Die Gefangenengewerkschaft. Ungerecht. Der Fall Luke in den USA. Unglaublich dreist. Der Fragebogen zur Olympiabewerbung Berlins. Unbeherrscht. Die Anarchie im Rückblick. Alles andere als unbelesen. Der libertäre Buchladen in Dortmund. Nicht unter Drogeneinfluss. Das Pfingsterlandtagen Camp. Nicht unüberlegt agieren. Unser Linktipp des Monats. Wir waren bei den Squatting Days in Hamburg und haben zusammen mit dem anarchistischen Radio Wien ein Interview mit Hanna und Peter vom Orga-Kreis geführt. Ja, magst du ein bisschen erzählen, was die Squatting Days sind? Vielleicht auch, wie sie zustande gekommen sind und worum es generell geht? Genau, also wir haben uns im Endeffekt als Vorbereitungskreis in einem losen Zusammenhang ziemlich genau vor einem Jahr zusammengefunden. Es war eigentlich so ein loser Zusammenhang von Leuten, die sich mit dem Thema Hausbesetzung auseinandergesetzt haben hier in Hamburg, sind dann relativ schnell auf die Idee gekommen, einen Kongress zu organisieren. Diese Idee hat sich dann halt weiterentwickelt bis zu diesem Camp hier. Wir haben jetzt hier die letzten Tage ganz viele verschiedene Workshops und Veranstaltungen gehabt, Infoveranstaltungen, Vorträge, auch ein paar kleine praktische Workshops. Es waren ganz viele Leute da aus vielen europäischen Städten, viele aus dem Bundesgebiet. Gab es irgendeinen bestimmten Anlass oder verschiedene Faktoren, die vor einem Jahr dazu geführt haben, dass sich die Leute da was überlegt haben? Ja, also es gibt jetzt seit knapp 2-3 Jahren wieder vermehrt Hausbesetzungen in Hamburg. Die Situation hier wird natürlich immer prekärer. Es gibt immer mehr Leute, die auf der Straße leben. Es gibt viele unkommerzielle Räume, die allein durch die steigenden Mieten bedroht sind, schließen zu müssen oder nicht mehr ihr unkommerzielles Projekt so zu halten, wie es ist, und immer gucken müssen, wie die Miete reinkommt. Es gab im letzten Jahr die Bedrohungssituation gegen die Rote Flora. Genau, es ist immer eine immer prekärere Situation, gerade auch hier in Hamburg, wie aber auch in vielen anderen Städten, die für uns einen Anlass gegeben hat, mal diese Veranstaltung zu organisieren. Also es richtet sich dann nicht nur an die Hamburger Szene sozusagen, sondern auch an den größeren Personenkreis. Genau, also unser Wunsch war natürlich auch hier, sich zu vernetzen und auszutauschen, auch mit Leuten aus anderen Ländern. Also es waren Leute aus Spanien hier, Leute aus Italien, aus Tschechien, aus Russland, um auch einfach mal zu hören, wie ist da eigentlich die Situation, wie funktioniert es da, Häuser und Plätze zu besetzen. Was gab es im Vorhinein vom Camp für Stress? Also wir haben mitbekommen, dass es zum Beispiel schwierig war, eine Fläche zu finden, die ein paar Tage genutzt werden kann. Ja, wir sind tatsächlich schon im Mai an den Bezirk Altona herangetreten mit der Frage nach einer Fläche für diese Veranstaltung. Da gab es dann ein Gespräch mit dem zweiten Vorsitzenden des Bezirks, der uns da dann weitere Gespräche zugesichert hat, aber auch schon starke Bedenken geäußert hat. Der hat sich dann bei uns nicht mehr gemeldet, auch auf mehrmaliges Nachfragen. Es wurde durch eine Anwältin nochmal nachgefragt. Dann haben wir so ein paar kleinere Aktionen gemacht, einen offenen Brief an den Bezirk geschrieben. Es gab ein kleines Grillfest auf einer Fläche, die auch in Frage gekommen wäre. Für uns ist natürlich jetzt hier die Fläche mitten in der Stadt ein Teilgewinn unserer Verhandlungen. Da am Beispiel von anderen ähnlichen Camp-Veranstaltungen in den letzten Jahren, die hier stattgefunden haben in Hamburg, die immer an den Stadtrand gedrängt wurden und auch mit einer ähnlichen Hinhaltertaktik irgendwie vorgegangen wurde. Deswegen ist es für uns erstmal positiv, dass wir jetzt ein Camp im innerstädtischen Raum durchsetzen konnten. Also während politischen Camps finden häufig auch vermehrt Aktionen statt. Was ist hier in den letzten Tagen passiert? Es gab am Mittwochabend eine Besetzung von der Blecherstraße 114. Das sind zwei Häuser hier in Altona, die seit Jahren leer stehen. Auch im letzten Jahr gab es da schon eine Besetzung während des Hafengeburtstags und eine Initiative, die seit Jahren den Leerstand thematisiert. Da gab es eine Aktion, die militant die Räumung verteidigt hat. In dem Kontext wurden 5 Menschen außerhalb des Hauses festgenommen, wovon 2 jetzt im U-Haf gerade noch sitzen, 3 weitere in Gewahrsam sind und wahrscheinlich morgen um 12 aus dem Gewahrsam kommen. Es gab eine weitere Aktion am Donnerstag, da wurde ein Platz besetzt in Altona. Eine Fläche, wo schon mal ein Wagenplatz war, der geräumt wurde, kurz vor der Bambule-Räumung auch. Da waren ein paar hundert Menschen auch, die diesen Platz eröffnet haben. Am Freitagmorgen gab es dann eine Scheinbesetzung in Wilhelmsburg von einem jahrelang leerstehenden Zollhäuschen. Gleichzeitig gab es in Bremen eine Besetzungsaktion von einem Leerstand. Die Besetzung wurde leider auch geräumt. Ja, ansonsten gab es noch ein besetztes Haus in Dortmund, das Zentrum Avanti, das wurde gestern leider auch geräumt. Und heute ist der Aktionstag, wo gerade eine große Demo läuft. So, Räumung und Repression ist jetzt schon ein bisschen angeklungen. Gab es auch außer so der üblichen Polizeirepression noch andere Reaktionen oder wie waren so die Reaktionen? Generell haben wir das Gefühl, dass in Hamburg wir viel Zuspruch auch in der Vorbereitung und auch in der Auseinandersetzung mit der Stadt bekommen haben. Wie schätzt ihr den Erfolg von den Squatting-Days ein oder kann man da schon überhaupt was sagen? Also wir haben ja ein breites Workshop-Programm hier organisiert bzw. auch explizit eingeladen, dass Leute eigene Sachen mitbringen. Das hat total cool funktioniert. Es sind echt diverse Themen mitgebracht worden. Wir haben Menschen, die vor 20, 30 Jahren schon besetzt haben in internationalem Kontext. Es gibt Menschen, die aus heutigen Besetzungen berichten. Ja, wir haben Leute, die über Repression und Strategien gegen Räumung Erfahrungen ausgetauscht haben. Wir haben wissenschaftliche Beiträge. Wir hatten sogar eine Schulklasse hier dabei. Also wir haben ein breites Spektrum von Leuten hier auf diesem Platz zusammengebracht. Das war uns wichtig, das hinzukriegen und das wirklich so zu öffnen, dass Menschen sich eingeladen fühlen, sobald sie sich mit dem Thema interessieren. Und das hat auf jeden Fall gut funktioniert bisher. Ihr habt vorhin so ganz viele Workshops und so Programmpunkte angesprochen. Was hat eurer Meinung nach denn gefehlt? Gefehlt haben vor allem Leute, die nicht kommen konnten, weil sie von Räumungen bedroht sind. Also Leute von der Bank Expropriat aus Barcelona hatten sich angemeldet mit einem Workshop, mussten den kurzfristig absagen. Es gab andere Projekte, die nicht kommen konnten, weil sie sich das nicht leisten können, einfach durch Europa zu fahren. So ist total schade, dass wir Leuten das nicht ermöglichen können. So, wir haben leider nicht die Kohle, alle einzuladen, so, allen die Fahrt zu finanzieren. Solche Leute haben auf jeden Fall gefehlt. So, das hätte ich sehr schön gefunden. Dann kommen wir langsam schon zum Ende. Wir wollten euch noch fragen, ob es nochmal so ein Camp geben wird oder ob die Squatting Days nochmal in einer anderen Form stattfinden sollen und wenn ja, ob wieder in Hamburg. Genau, also wir sehen uns schon auch in einem Kontext zu Hausbesetzerkongressen, die schon stattgefunden haben. Es gab auch hier in Hamburg schon in den 80er Jahren Hausbesetzerkongresse. Es gab das Intersquad in Berlin 2010, wie auch in anderen Jahren in anderen europäischen Ländern. Wir finden es natürlich toll, wenn Leute an diese Idee, die wir hier gemacht haben, anknüpfen und das in anderen Städten auch umsetzen. Eine ausführlichere, längere Version dieses Interviews findet ihr in den nächsten Tagen auf unserem Blog unter aradio.blogsport.de. Außerdem haben wir einige Vorträge aufgenommen, die wir natürlich ebenfalls bald auf unserem Blog veröffentlichen werden. Passend zu den Squatting Days gab es in Dortmund eine Besetzung, die fast eine Woche hielt, das Avanti-Zentrum. Wir haben dazu ein Interview geführt. Ja, wir sind hier mit einer Aktivistin und einem Aktivisten, die was erzählen können zu dem besetzten Avanti-Zentrum, das am Freitag geräumt wurde. Bevor wir jedoch über das konkrete Zentrum reden, würde uns interessieren, wie überhaupt die Situation in Dortmund in Bezug auf Besetzungen in der letzten Zeit war oder darüber hinaus? In den 70er bis 80er Jahren gab es eine starke Hausbesetzer-Innenszene in Dortmund, in denen viele Gebäude und ganze Straßenstriche besetzt wurden, wobei viele von diesen Besetzungen nach kurzer Zeit wieder geräumt wurden. Jedoch aus einigen sind zum Beispiel Freiräume wie der Lange August hervorgegangen. Heute ist das eines der wenigen Projekte, die noch Bestand hat in Dortmund. Die letzte Besetzung, die fand in den 2000er Jahren statt. Das war die Besetzung der leerstehenden ehemaligen Kronenbrauerei. Die wurde jedoch schon nach wenigen Stunden geräumt und war eher eine symbolische Besetzung. Also ist das jetzt die erste richtige Besetzung quasi oder nicht symbolische Besetzung seit langer Zeit? Genau, das ist auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren eine Besetzung, die mehrere Tage Bestand hatte. Dann erzähl doch mal was über das Projekt an sich. Wie kam das? Warum wurde gerade dieses Gebäude ausgewählt? Die ehemalige St. Albertus-Magnus-Kirche steht jetzt seit 7 Jahren leer oder stand seit 7 Jahren leer und befindet sich in der Nordstadt. Und wir von der Initiative Avanti sind der Meinung, dass gerade die Nordstadt so ein soziales Zentrum einfach braucht, um vielen Leuten die Anlaufstelle zu geben, ohne irgendwelche finanziellen Mittel aufwenden zu müssen. Außerdem ist die Kirche natürlich riesengroß, was für unsere Zwecke perfekt war. Und deswegen haben wir das so ausgewählt. Außerdem hatte die Stadt ohnehin zeitweise vor, genau dort ein Stadtteilzentrum einzurichten, was aber aufgrund der finanziellen Lage nicht möglich oder nicht gewollt war. Deswegen sind die Aktivisten und Aktivistinnen des Avanti am 22. August gegen Abend in die Kirche hineingegangen. Okay, ihr wurdet nicht gleich geräumt. Habt ihr eine Vermutung, warum das so ist? Also der erste Punkt wird wahrscheinlich sein, dass die Kirche in der letzten Zeit sehr viel schlechte Presse hatte und dass sie nicht direkt ein soziales Projekt von Jugendlichen einfach räumen wollten, sondern eher dann gesprächsbereit waren. Ein Grund ist auch, dass wir jederzeit Gesprächsbereitschaft gezeigt haben und dass wir direkt, als der zuständige Pfarrer bei uns vorbeigeschaut hat, auch mit ihm ins Gespräch kamen und ja über die weitere Lage verhandelt haben mit ihm und er uns als vernünftige Leute angesehen hat, mit denen man auch reden kann. Wie war die Haltung der Stadt? Gab es da Druck von denen? Die Stadt hat sich daran erst nicht sehr beteiligt, weil das Gebäude der katholischen Kirche gehört. Jedoch haben wir Besuch bekommen vom Kulturdezernenten im Verlauf der Woche und er hat sich sehr interessiert gezeigt und sich die Räumlichkeiten genau angeguckt und auch einiges Positives verlautbaren lassen. Habt ihr trotzdem auch in der Zeit Probleme gehabt, sei es jetzt mit der Polizei oder mit Nazis? Wir sprechen ja jetzt hier immerhin von Dortmund. Also mit der Polizei gab es anfangs eigentlich weniger Probleme, nachdem sie nicht räumen konnten, weil kein Räumungstitel von der Kirche ausgestellt wurde. Sind natürlich noch die Nacht und den Tag über Streifen regelmäßig vorbeigeschaut und haben sich die Lage angeschaut. Jedoch gab es da weniger Probleme und soweit ich weiß auch keine Kontrollen von Leuten, die rein und rausgegangen sind. Mit den Nazis gab es besonders am Samstag eine Konfrontation. Die hatten vorher eine Kundgebung schon angemeldet an den Katharinentreppen am Hauptbahnhof in Dortmund, wo sie gegen den Christopher Street Day hetzen wollten. Diese Kundgebung wurde von dem Blockadobündnis blockiert und die Nazis konnten ihre Kundgebung nur an einer anderen Stelle in ungünstigerer Lage durchführen. Zu den Vorfällen am Avanti-Zentrum haben die Aktivistinnen des Zentrums eine Stellungnahme rausgegeben. Die würde ich jetzt einfach mal zitieren. Bereits am frühen Samstagmorgen hatten sie eine Kundgebung in der Dortmunder Nordstadt angemeldet, um gegen das soziale Zentrum zu hetzen. Obwohl also der Polizei bewusst war, dass die Neonazis kommen würden, wurde die Anmeldung nicht öffentlich kommuniziert und die AnwohnerInnen und BesetzerInnen im Unklaren gelassen. Angesichts des Gewaltpotenzials der Dortmunder Neonazis ist es unverantwortlich, eine solche Kundgebung geheim zu halten. Auf das Konto dieser Leute gehen mehrere Morde und unzählige gewalttätige Übergriffe. Als die Neonazis gegen 17 Uhr an der Enscheder Straße eintrafen, eskalierte die Situation. Die Polizei war zunächst nicht vor Ort und konnte nicht verhindern, dass 30 bis 50 Nazis auf das Zentrum zustürmten. Die Nazis haben vorher in sozialen Netzwerken angedroht, das Zentrum räumen zu wollen. Gegen diesen Angriff haben sich BesetzerInnen zur Wehr gesetzt und unter anderem einen Gegenstand vom Dach geworfen. Die Nazis zogen sich daraufhin zurück. Okay, kommen wir doch zu den Inhalten. Ihr habt jeden Tag mit Programm ausgefüllt. Was gab es dann zum Beispiel? Wir haben direkt, nachdem quasi klar war, dass wir bis Samstag eine Duldung von der Kirche erhalten haben, mit Renovierungsarbeiten begonnen, wo sich auch sehr viele Nachbarinnen und Nachbarn beteiligt haben und sehr, sehr viele Sachen vorbeigebracht haben, Werkzeuge. Wir haben unendlich viele Nahrungsmittelspenden bekommen, sodass wir uns selber versorgen konnten. Wir haben die Toilettensituation geregelt, damit man sich auch vernünftig dort bewegen kann. Und am Montag beispielsweise haben wir ein Kino veranstaltet mit frischem Popcorn, wo wir viele Leute eingeladen haben, die sich dann gemütlich den Film anschauen konnten und sich auch die Räumlichkeiten mal angucken konnten, damit die wissen, was für Potenzial dort in dieser Kirche steckt. Am Dienstag haben wir eine offene Galerie für lokale Künstler und Künstlerinnen eingerichtet, damit diese Menschen eine Plattform haben, um sich präsentieren zu können, ohne eben Geld dafür bezahlen zu müssen, was eben auch dem Geist des Avantis entspricht, dass Menschen die Möglichkeiten, die sie nicht bekommen, von der Seite der Stadt aus woanders nutzen können. Am Mittwoch gab es ein Konzert und hinterher eine Jam-Session, wo sich 50 Leute im Kreis aufgesetzt haben und Musik jedweder Art und Couleur gespielt haben. Donnerstag haben wir ein Hoffest für die ganze Nachbarschaft veranstaltet, haben vorher in der Nordstadt Flyer verteilt, eine Hüpfburg aufgebaut, Kuchen gebacken, wir haben Kinder geschminkt und eine Küche für alle eingerichtet, damit auch niemand hungern muss. Ja, am Freitag war eigentlich ein Vortrag geplant, aber dann kam es ja leider zu einem vorzeitigen Ende. Allgemein war einiges an Programm auch für die kommende Woche geplant, was dann natürlich von der Polizei zerstört wurde. Das Haus wurde am Freitagmorgen geräumt. Was waren da die Umstände? Die Polizei begann um 8 Uhr morgens das Gebäude zu räumen. Sie hatte sich einen Durchsuchungsbeschluss besorgt und begründete ihr Vorgehen mit dem Steinwurf vom 23.08. und deklarierte die Kirche als Tatort, der bis zum Montag der folgenden Woche nicht betreten werden durfte. Die Leute wurden alle geräumt und haben ein Platzverbot in und um die Kirche herum erteilt bekommen. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Einer Person wurde der Verdacht einer Tatbeteiligung eines versuchten Tötungsdeliktes vorgeworfen. Okay, das klingt natürlich traurig, aber das klingt auch ziemlich weit hergeholt. Wie ging es denn weiter? Am Abend des 29. August haben Aktivistinnen und Aktivisten der Avanti-Initiative eine Demonstration organisiert und über alle Kanäle Menschen dazu aufgerufen, sich zu solidarisieren. Es sind 300 Menschen an den Katharinentreppen zusammengekommen, aus verschiedenen Spektren aller Art, allen Alters, jeder Form und haben bunt, aber wütend gegen das Vorgehen der Polizei demonstriert. Für Dortmunder Verhältnisse, was ist das, wie ist da die Beteiligung einzuschätzen? Bis auf den Euro Mayday war das eine der größten nicht-antifaschistischen Demonstrationen seit langer Zeit in Dortmund. Und seid ihr jetzt geknickt oder wie geht es weiter? Die Trauer ist der Wut gewichen und wir geben nicht auf. Ein soziales Zentrum ist nötig, überall, in Dortmund, Nordstadt ganz besonders. Und wer sich jetzt weiter über den Verlauf des Projektes und über das bereits Geschehene informieren möchte, kann sehr, sehr gerne auf der Homepage avantizentrum.noblogs.org nachschauen. Und wir freuen uns natürlich über weitere Zuschriften, solidarische Grüße und auch Menschen, die auf unserer Unterstützerinnenliste unterschreiben. Avanti lebt und Avanti kämpft. Vielen Dank. Vielen Dank. Nicht unerwähnt wollen wir lassen, dass es seit dem 4. September mindestens 4 Anquatschversuche durch die Kriminalpolizei gegeben hat. Sie möchte unbedingt, dass Genossinnen Aussagen machen. Aber wissen Sie denn nicht? Anna und Arthur halten's Maul und machen keine Aussagen bei Justiz und Polizei. Punkt. Und schnell den uneingeladenen Besuch wieder verscheuchen. Alles weitere unter avantizentrum.noblogs.org. Am 14. August fand in Schöneberg in Berlin eine Kundgebung in Solidarität mit der im Mai gegründeten Gefangenengewerkschaft statt. Dort sprachen wir mit dem Journalisten Peter, der die Initiative zur Organisierung der zur Arbeit verpflichteten Gefangenen von Anfang an verfolgt hat. Wir sind hier vor dem Gebäude der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz. Hier hat gerade eine Kundgebung stattgefunden mit ungefähr 30 Personen für die Gefangenengewerkschaft, die sich gegründet hat vor kurzem. Was hat die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz mit dieser Gefangenengewerkschaft zu tun? Ja, die Senatsverwaltung ist ja zuständig im Grunde auch für die JVA, also für die Justizvollzugsanstalten und die Häftlinge, und die Gefangenengewerkschaft ist in der JVA Tegel im Mai gegründet worden. In dem Zusammenhang war es dann halt so, es gab, dass ja gleich, nachdem die Gründung bekannt geworden ist, gab es halt bei den drei Gründern in Tegel im Gefängnis eine Razzia, und da wurden erstmal die Erklärungen und die Listen, wo dann Gefangene unterschrieben haben, beschlagnahmt, und das hat aber relativ schnell ein mediales Echo gefunden, und es gab zwei Anfragen von Abgeordneten von Oppositionsparteien im Abgeordnetenhaus, also von den Grünen und von der Linkspartei, und darauf gab es eben unter anderem die Fragen, ob eben Gefangene keine Gewerkschaft gründen können und so, und dann wurde ein bisschen laviert in der Antwort von Justizsenat oder vom Sprecher, und der kam dann so raus, ja klar, sie können in Vereine beitreten, Briefmarkenverein, sonst was, wenn es den Gefängnisziele jetzt nicht zuwiderläuft, aber, und das war dann halt das Entscheidende, also eine Gewerkschaft eben, mit gewerkschaftlichen Rechten könnten sie nicht beanspruchen, weil eben sie gar keine Arbeitnehmer wären in dem Sinne und sie deswegen auch kein Gewerkschaftsrecht hätten. Gehen wir mal davon aus, das ist jetzt ein negatives Szenario, aber für den Fall, dass am Ende nicht durchgesetzt werden kann, dass die Gefangenengewerkschaft den Status einer anerkannten Gewerkschaft erreicht, was bleibt trotzdem übrig? Denn es gab ja immerhin jetzt schon eine große Organisierung und Solidarisierung unter den Gefangenen. Ja, ich denke, das ist auch wichtig. Also ich denke, dass es jetzt nicht immer nur das Ziel ist. Also es war ja, wenn man so sieht, auch draußen oft so, es gibt ja oft Kämpfe. Da ist natürlich unter anderem Folgen, dass es Betriebe gibt, auch große Betriebe, die ihre Betriebe gewerkschaftsfrei halten wollen, wo dann einzelne Kolleginnen und Kollegen anfangen, eben Gewerkschaftsinitiativen zu gründen, zur Betriebsratswahl anzutreten, und wo es dann immer wieder mannigfache Behinderungen gibt. Oft scheitern dann diese Versuche auch, und teilweise werden die dann Leute dann entlassen und so, also draußen. Es gibt ganz viele Beispiele, das war bei Lidl, Amazon und sonst. Aber das Wichtige ist eben auch genau, dass es die Leute dann aber auch eben nicht spalten lassen. Das Schlimmere ist dann eher, wenn es einen Teil aufspalten lässt, einen Teil dann irgendwelche scheinbaren Kompromisse eingeht, aber wenn die dann zusammenbleiben, selbst wenn dann einige entlassen werden, ist es meistens so, dass innerhalb absehbarer Zeit dann andere das wieder versuchen, und dann klappt es auch irgendwann. Also ich denke, dass dieser Organisierungsansatz ist da dabei ganz wichtig, und gerade auch in den Gefängnissen ist es ja auch oft dieser Konkurrenzdruck und diese ganzen negativen Beispiele, die in der Gesellschaft hier schon sind, sind dort ja auch. Das ist ja jetzt nicht ein solidarischer Ort. Von daher ist es schon erstaunlich, dass innerhalb kurzer Zeit doch eine recht große Zahl, also wie gesagt in Berlin und dann auch in mehreren anderen Gefängnissen, also jetzt wie gesagt Werl, Wittlich und jetzt auch in Burg, in den halb privatisierten Knast, dass da Initiativen bilden, das ist ja schon ein Erfolg. Und von daher denke ich auch, also selbst wenn das dann erstmal nicht sofort klappt, dass das auf jeden Fall die Organisation dann auch weitergeht. Denkst du, ist es auch also ein wirtschaftliches Druckmittel, einen Arbeitsstreik im Gefängnis durchzuführen? Also sprich, welche wirtschaftliche Relevanz hat Gefangenenarbeit? Ja, also das ist eben gerade eigentlich ein Punkt, das ist für die Gewerkschaft spricht, das nimmt nämlich zu. Es gab lange Zeit, war es wirklich so, dass die Gefangenenarbeit eher, das war ja so ein bisschen das Klischee, Tütenkleben, irgendwelche eher, also nicht unnütze Arbeiten, aber jetzt nicht so relevante Sachen. Das war halt lange Zeit so, aber es ist halt der Trend schon seit 20 Jahren mehr und mehr. Also in den USA schon viel länger, da ist ja dieser Begriff vom gefängnisindustriellen Komplex, wo ganz viele Firmen auch im Gefängnis eben für sehr viel weniger Lohn eben arbeiten lassen. Und es gab in Deutschland seit den 90er Jahren eben die Diskussion, da so eine Art Modell zu machen. Es gab in den 90ern eine Delegation eben, damals noch mit dem Roland Koch, damals der Ministerpräsident von Hessen, da an der Spitze. Die sind in die USA gefahren, haben sich so ein Knastsystem angeguckt und haben eben auch dann hinterher betont, dass das eigentlich ein Vorbild für Deutschland sein soll, eben profitorientiert, also richtig als Unternehmen. Und dann gab es unter anderem eben diese teilprivatisierten Gefängnisse, da war halt Bad Hersfeld in Hessen, in Osthessen das erste, in Burg ist das andere, wo eben ganz stark eben auch schon dafür geworben wird, hier, wir produzieren eben das, es gibt mittlerweile auch so eine eigene Marke, das kann man hier bei Tegel auch schon sehen, diese Produktion im Knast, klar, das sind jetzt so lebenswichtige Sachen, aber es sind also auf jeden Fall Sachen, gerade Sachen, die auch hier in der ganzen Kommunalverwaltung eine Rolle spielen. Zum Beispiel haben die Gewerkschaftsgründer gemeint, dass die ganzen Sitzgelegenheiten im Abgeordnetenhaus und auch in den Büros, die werden zum Beispiel im Knast hergestellt. Also, und ich denke mal, es ist ja auch bekannt, also wenn es tatsächlich zu einem Streik käme, dann wäre es natürlich auch wichtig, dass das jetzt nicht nur bei den Gefangenen überlassen wird, sondern wenn es dann gleichzeitig Kundgebungen auch gäbe, weil das sind ja Firmen, die in ganz Berlin auch Büros haben oder eben auch Werkstätten, die sind auch, also auch bekannte Firmen. Das heißt, das könnte durchaus eine gesellschaftliche Auseinandersetzung sein, und dann hätte das auf jeden Fall eine Relevanz. Eine Gewerkschaft im Knast zu gründen, hört sich erstmal nicht so unbedingt so an, dass die Institution Knast an sich in Frage gestellt wird. Könnten bessere Arbeitsbedingungen nicht eher noch zu einer moralischen Legitimation des Knastes führen? Oder siehst du es eher so, dass die Gewerkschaft oder vor allem die Vernetzung, die ja dadurch stattgefunden hat, dazu beiträgt, dass Knastkritik laut wird? Ja, ich denke, im Grunde ist das ja auch durchaus eine ähnliche Debatte wie bei den Gewerkschaften draußen. Es gab ja so in der Frühphase auch die Sache, dass natürlich die gewerkschaftliche Forderung nach mehr Lohn jetzt auch erstmal eine Akzeptanz des Kapitalismus ist. Das ist erstmal also zumindest, dass man sagt, man lebt da drin und will es da verbessern. Und zumindest am Anfang gab es immer noch Bewegungen, die das auch schon abgelehnt hatten. Aber ich denke, das ist im Gefängnis genauso. Also bei den Gründern zumindest Einzelne, also zumindest der Oliver Ross, der ja einer der Mitbegründer, der ganz klar, also der ja auch aus politischen Gründen sitzt, der hat ganz klar eine Anti-Gefängnis- und antistaatliche Perspektive. Das ist jetzt aber nicht, wirkt tatsächlich so bei der Gewerkschaft jetzt nicht die, also gehört nicht zu den Gründungsessenzen, weil dann wäre es natürlich tatsächlich sehr klein, sondern da ist so die Überlegung, dass gesagt wird, nun sind die Leute im Knast und es ist auch nicht absehbar, dass sie eben so lange, zumindest wie lange die jeweiligen Strafen sind, es ist nicht absehbar, dass sie da vorher rauskommen und deswegen ist es halt erstmal wichtig, das zur Grundlage zu nehmen, dass sie da alle gemeinsam eben im Knast sind, dass sie gemeinsam da arbeiten müssen und dann werden eben Forderungen gestellt, klar, die erstmal in dem System sind, aber auch immer mit der Überlegung, dass wenn sie es eben Gefangene erstmal schon organisieren, erstmal für ihre unmittelbaren Forderungen, wie ja draußen auch, dass sie dann natürlich auch offener sind für andere Fragen. Das ist im Grunde draußen ja auch so, dass in Situationen, wo gestreikt wird oder wenn es Arbeitskämpfe gibt, dann auch am besten, wenn es dann auch bis konfliktreicher wird, dann öffnen sie es auch Lohnabhängigen, die sonst überhaupt nicht kritisch gegenüber den Verhältnissen sind, eher. Also das ist schon so. Also das ist nicht die Grundlage, das ist nicht die Bedingung, aber es bietet die Möglichkeit auch zu solchen Diskussionen dann eher. Die Initiative der Gefangenengewerkschaft hat ja auch jetzt gerade eben eine Zeitschrift herausgebracht. Also die ist, glaube ich, ziemlich druckfrisch jetzt zurzeit. Das ist ja auch eine Möglichkeit, um die Mitgefangenen halt über andere Themen zu informieren. Ja. Diese Zeitung soll ja auch einmal so ein Mitteilungsblatt, das ist ja auch was Gemeinsames entwickelt. Und auch klar, dass es natürlich auch so ist, dass die selber dann aus den einzelnen Gefängnissen über ihre konkrete Situation, über ihre Arbeitsbedingungen, über ihre Sachen schreiben. Das wäre natürlich eine gute auch Möglichkeit, das bekannt zu machen. Das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Also da ist so ein bisschen noch das eher Klassische, was ja früher in der Arbeiterbewegung war, dass die Zeitungen eine große Rolle spielten. Das ist da halt noch drin, weil dort eben die neuen Medien einfach in Knastbedingungen nicht so eine Rolle spielen. Und die soll tatsächlich in unregelmäßigen Abständen dann rauskommen und soll eben auch, wenn es gut läuft, eben das Organ sein, wo jetzt die verschiedenen gefangen sind. Deswegen soll die jetzt, ist jetzt natürlich sehr stark von den Gründern erstmal initiiert worden und soll halt in all die Gefängnisse gehen, wo eben Gefangene sich solidarisch erklärt haben oder Interesse gezeigt haben. Und dann wird es natürlich zeigen, das ist ja auch ein schwieriger Prozess, was für unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Vorstellungen es gibt. Ist natürlich auch klar, dass gibt es sicherlich auch eher reaktionäre Einstellungen, so in vielen anderen Fragen. Da muss natürlich dann auch geguckt werden, wie man damit umgeht, weil es ist natürlich klar, dass es im solidarischen, im gewerkschaftlichen Sinne sein muss und nicht, dass es jetzt dann Abgrenzungen jetzt gegenüber vielleicht nicht deutschen Gefangenen und so Sachen gibt, weil diese Probleme, die es natürlich hier auch in den Gewerkschaften, in der Betriebsarbeit gibt, sind natürlich im Gefängnis eher noch verstärkt da, weil das ist natürlich nicht so, dass das irgendwie diese Abgrenzung und Ausgrenzungen mindert, sondern eher verstärkt. Wie kann die Arbeit der Gefangenengewerkschaft von draußen unterstützt werden? Gibt es noch andere Möglichkeiten, als andere Gewerkschaften darüber zu informieren und die zur Solidarisierung zu bewegen? Ja, ich denke, es gibt schon sehr viel. Also zum Beispiel, was ist auf jeden Fall also eine gute Möglichkeit ist, natürlich, klar, über die Homepage, da gibt es ja auch die Namen, das ist vielleicht selber mal an die Gründer auch zu schreiben, also es ist auch so selber zu kommunizieren dazu. Dann wäre natürlich die Frage, wenn die jetzt tatsächlich ihre eigene Aufgabe, nämlich diese Forderungen durchsetzen wollen und da halt zu verfolgen, was es dann entwickelt, ob sie vielleicht auch tatsächlich, was wir vorhin schon diskutiert haben, einen Streik dreht, zu gucken, welche Betriebe lassen im Knast arbeiten. Da gibt es ja schon einige Sachen, auch auf der Homepage der Gefangenengewerkschaft, da wird es auch wohl noch weiter forscht. Das wäre zum Beispiel ein Betätigungsfeld, wo man halt durchaus auch noch, also wo man noch mehr auch recherchieren müsste, welche Firmen da sind und dann auch vielleicht da auch mal die erst anschreibt und hier dann womöglich auch mit den jeweiligen Gewerkschaftsgruppen, die vielleicht da für die Betriebsarbeit draußen zuständig sind, in Kontakt hat und die notfalls auch dann auch unter Druck, es kann ja auch sein, dass da auch von Gewerkschaften, dass man da auch Druck machen müsste, zu sagen, hier Es kann jetzt sein, dass dann ein Sektor, der eben jetzt nicht draußen, also im Gefängnis, dass dann auf einmal akzeptiert wird, dass da andere Reste gelten. Ich denke, da gäbe es noch sehr viele Möglichkeiten, wo man da weiterarbeiten könnte. Okay, wir wünschen weiterhin gutes Gelingen. Ja, okay, danke. Und viel Kraft. Auf der Website gefangenengewerkschaft.de könnt ihr euch auch auf den neuesten Stand halten. Die erwähnte Zeitschrift der Gewerkschaft, Outbreak, ist erhältlich im Roten Antiquariat, bei Schwarze Risse im Mehringhof oder über die Postadresse Gefangenengewerkschaft/BO, CO Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4 in 10405 Berlin. Bei Bestellung bitte 3 Euro in Briefmarken beilegen. Nun zu sehr unschönen Ereignissen im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia. Luke O'Donovan wurde am 12. August 2014 zu 2 Jahren Gefängnis und 8 Jahren Bewährung verurteilt. Das Unfassbare daran ist, dass Luke dafür verurteilt wird, dass er sich gegen einen homophoben Mob verteidigt hat. Er wurde 2013 nach einer Silvesterparty von mehr als 5 Personen angegriffen, die ihn zu Tode prügeln und stechen wollten, weil er queer ist. Er konnte sich glücklicherweise erfolgreich verteidigen und landet jetzt dafür im Gefängnis, während die anderen Beteiligten vom Staat nicht behelligt werden. Dieses Ereignis reiht sich damit auch ein in das homophobe Verhaltensmuster der Polizei im Bundesstaat Georgia sowie dem Desinteresse der Justiz. Aber fangen wir von vorne an. In einem Interview mit Luke, das vor ein paar Wochen vor seiner Verurteilung gehalten wurde, erzählt er, was genau vorgefallen war. I was at a party with a lot of my friends and then Ich war auf einer Party mit vielen Freunden von mir. Some people confronted me. Als meine Freunde später gegangen sind, konfrontierten mich einige Leute und es kam zu der Auseinandersetzung. Ich habe in Selbstverteidigung gehandelt. Als es vorbei war, hatte ich 3 Stichwunden am Rücken und der rechten Schulter, sowie Prellungen am ganzen Körper. Und alle 5 Beteiligten hatten Stichwunden. Es gibt auch Zeugen, die bestätigen, dass Luke während des Abends und besonders während der Attacke mehrfach homophob beleidigt wurde. Die Aggression gegen Luke kam daher, dass er auf der Party andere Männer küsste und mit ihnen tanzte. Angegriffen wurde er also aufgrund dessen, dass er queer ist. Bei den Medien kam allerdings vorerst eine andere Geschichte an. Die Medien haben, als sie von der Sache hörten, nicht mit diesen Worten darüber geredet. Es gab Schlagzeilen wie »Mann läuft bei Silvesterparty mit Messeramok«. Und es wurde behauptet, ich wäre aus der Party geflogen, wäre dann losgegangen, um ein Messer zu holen, zurückgekommen und hätte dann angefangen, willkürlich auf Leute einzustechen. Aber ich hatte von Anfang an sehr viel Unterstützung. Viele haben sich sehr intensiv für mich eingesetzt. Und innerhalb von 24 Stunden konnte das Mediennarrativ komplett verändert werden. The police did claim that, or their LGBT liaison. Der LGBT-Sprecher der Polizei behauptete dann gegenüber den Medien, sie würden den Fall mit mir als Opfer untersuchen. Aber ich will gar nicht Anklage gegen die Angreifer erheben. Sowas ist mir einfach nicht wichtig. Having charges against them, like that's just not something I care about. In jedem Fall wurde Luke angeklagt. Die Anklage sind 5 Fälle schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, die jeweils zwischen 5 und 20 Jahren Haft bedeuten könnten. Also stehe ich vor 100 Jahren Knast. Am 12. August hat Luke dann einem Deal der Staatsanwaltschaft zugestimmt. Luke liefert ein Schuldeingeständnis und bekam dafür dann 2 Jahre Gefängnis plus anschließend 8 Jahre auf Bewährung. Bei der Urteilsverkündung machte dann allerdings der Richter von seinem Recht Gebrauch, die Strafe noch zu modifizieren. Er verbannt Luke für die 8 Jahre in der Bewährung aus dem Bundesstaat Georgia mit Ausnahme eines Bezirks. Die Unterstützerinnen von Luke interpretieren dies als Versuch des Richters, Luke dazu zu bringen, den Deal doch nicht anzunehmen und ihn vor eine Jury zu stellen. Luke akzeptierte aber den Deal. Er selbst gab sonst bekannt, dass er den Staat und das Justizsystem nicht gegen seine Angreifer einsetzen möchte. Wenn wir alle sechs für 100 Jahre in den Knast kommen, hilft mir das auch nicht weiter. Und unabhängig davon ist es auch klar, dass die Polizei diese Untersuchung nicht ernst genommen hat. Sie haben mich nicht einmal kontaktiert. Ich hätte zwar auch nicht mit ihnen geredet, aber sie haben es auch noch nicht einmal versucht. Von daher denke ich, dass das nur etwas für die Medien war, um sich gut darzustellen im Hinblick auf den Eagle Raid und andere Vorfälle von Homophobie in der Polizei von Atlanta. Bei dem Eagle Raid, den Luke hier erwähnt, handelt es sich um eine Razzia in einer Bar, bei der es zu homophoben Übergriffen kam. Vor einigen Jahren wurde eine Bar von der Polizei überfallen, von sehr viel Polizei. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war offen bekannt, dass es eine Bar für Homosexuelle ist. Die Leute wurden dort festgehalten und gezwungen, auf dem Boden zu liegen. Und von der Polizei kamen extrem homophobe Sprüche und Beleidigungen. Immer wieder tauchen Videos auf Internetplattformen auf, die homophobe Übergriffe der Polizei in Georgia dokumentieren. Luke ist derweil auf Solidarität und Unterstützung angewiesen. Wie ihm geholfen werden kann, erklärt er selbst. I guess the big one is just monetary, and I hate that because Die beste Möglichkeit wäre mit Geld, und ich hasse, dass das so ist. Wäre schön, wenn wir unsere Probleme anders lösen könnten. I have to go through the legal system, and so that's. Aber ich muss jetzt durch das juristische System, und das wird insgesamt um die $10,000 kosten für den Anwalt, denn ich will nicht für 100 Jahre in den Knast. And we've raised a lot of money already, but we still need like 6,000. Wir haben schon viel gesammelt, aber es fehlen noch 6,000. Also wenn jemand etwas beisteuern kann, hilft das sehr. Also just keeping an ear to the ground about me. Aber es hilft auch einfach schon mitzuverfolgen, was mit mir passiert. Und falls ich verurteilt werde, würde ich mich über Briefe freuen. In den 2 Wochen, in denen ich eingesperrt war, habe ich schon viele Briefe und Bücher bekommen. Und das hat es echt besser gemacht. Wer sich weiter informieren möchte und Kontakt zu den Unterstützerinnen aufnehmen möchte, besucht die Website letlukego.wordpress.com. Dort steht die aktuelle Adresse, an die Briefe oder Bücher gesendet werden können. Da Luke aber mehrfach von Gefängnis zu Gefängnis umziehen wird, wird sich auch diese Adresse entsprechend ändern. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Ich habe gehört, dass Berlin sich allen Ernstes um eine Ausrichtung Olympischer Spiele bewerben will. Selbst wenn Olympische Spiele was Tolles wären und nicht das Kommerzspektakel, das sie tatsächlich sind. Meine Güte, Berlin. Aber gut, der Berliner Senat hat hier was dazu veröffentlicht. Nun, nicht wirklich veröffentlicht, sagen wir mal, ins Netz gestellt. Was steht denn da drin? Befragung zur Grundausrichtung einer möglichen Bewerbung Berlins für Olympische und Paralympische Spiele. Aha, und weiter? Stimmungstest für eine Bewerbung Berlins für Olympische und Paralympische Spiele. Machen Sie mit, Ihre Meinung ist gefragt. Ja, super, denen werde ich mal meine Meinung sagen. So, was sind denn das für Fragen? Erstens, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, sagte kürzlich zur Frage einer möglichen deutschen Olympiabewerbung, Zitat, es wird darum gehen, dass sich nicht mehr eine Stadt an Olympia anpassen muss, sondern Olympia an die besonderen Bedingungen und Gegebenheiten einer Stadt, Zitat Ende. Stimmen Sie dieser Aussage zu? Ja, eher ja, eher nein, nein, weiß nicht. Hä, wie jetzt? Nee, ich bin ja gegen Olympia. Sagen wir mal, weiß nicht. Weiter. Zweitens, wie bewerten Sie die Idee, Olympische Spiele und Paralympische Spiele in Klammern für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung, Klammer zu, konzeptionell stärker als bisher zu verzahnen? Sehr gut, gut, geht so, davon halte ich nichts. weiß nicht. So ein Mist. Von Olympia halte ich nichts. Aber das ist ja nicht die Frage. Ich kann hier nirgends meine Meinung angeben, die doch so gefragt ist. Was kommt jetzt? Drittens. Wie bewerten Sie die Idee, mögliche Olympische und Paralympische Spiele in Berlin durch gleichzeitige Angebote für den Breitensport zu ergänzen? Sehr gut. Gut. Geht so. Davon halte ich nichts. Weiß nicht. Ach, so ein Ärgernis. Was soll der Mist? Steht da bitte? Wie wichtig wären Ihnen die folgenden Aspekte für eine mögliche Kriegsbeteiligung Deutschlands? Rückbesinnung auf die Stärke der NATO. Sehr wichtig, wichtig, nicht so wichtig, unwichtig. Hey, krass, was denn jetzt noch? Soziale, ökonomische und ökologische Verträglichkeit von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Sehr wichtig, wichtig, nicht so wichtig, unwichtig. Ertüchtigung bestehender Rüstungsfabriken statt Neubau. Eine Bundeswehr zum Anfassen. Transparenz der Ergebnisse von Auslandseinsätzen. Vielfalt, Toleranz, Weltoffenheit der Soldaten. Nein, nein, nein, ich will gar keinen Scheißkrieg und keine Bundeswehr. Wo kann ich hier dagegen stimmen? Fünftens. Welche Aspekte wären Ihnen für eine mögliche Olympiabewerbung Berlins außerdem wichtig? Ach so, ich hatte mich kurz verklickt und war beim Bundeswehr-Fragebogen gelandet. Kann man ja ziemlich leicht verwechseln. Also wie der Olympia. Welche Aspekte mir also wichtig wären für eine Bewerbung? Ja, keine. Ich möchte mich doch dagegen entscheiden. Was steht denn da noch zum Prozess? Sollte sich der deutsche Sport im Dezember 2014 entscheiden, mit Berlin ins Rennen um Olympische und Paralympische Spiele zu gehen, wird der Senat ein umfassendes Beteiligungsverfahren einleiten. Wie jetzt? Wenn sich der deutsche Sport, wer auch immer das sein soll, sich dafür entscheidet, sich zu bewerben, wird ein Beteiligungsverfahren eingeleitet? Nach der Entscheidung oder wie? Äußerst witzig, Berliner Senat, äußerst witzig. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Wie in jedem Podcast präsentieren wir euch hier, wo und in welchen Formen die Anarchie im letzten Monat geherrscht hat. Und wir entdeckten auch dieses Mal völlig neuartige Anarchieformen. Zunächst möchten wir euch die sogenannte Parkanarchie vorstellen. So heißt es in der Offenbach-Post. Tausende kommen von außerhalb mit dem Auto an den Odenwaldring, um sich beim Trödelmarkt in Offenbach vornehmlich mit billiger Neuware einzudecken. Eines der schon häufiger geschilderten Probleme dabei, es herrscht die Parkanarchie, die Straßen rundum sind dicht. Gestern Nachmittag hatte das Offenbacher Ordnungsamt spontan die Reißleine gezogen und eine umfangreiche Abschleppaktion gestartet. Der sogenannte Ordnungsdezernent, kein Witz, hatte der SPD bereits im Juli versprochen: Ich werde dafür sorgen, dass der mit dem Markt beauftragte Sicherheitsdienst mehr und länger kontrolliert. Das wundert uns nicht. Denn wenn die Parkanarchie aufzieht, gerät der Staat ins Wanken. Gemischte Signale sendet das Hamburger Abendblatt aus. Natürlich herrscht auf dem Land keine Anarchie und hinterm Kuhstall ist kein gesetzesfreier Raum. Oder vielleicht doch noch ein bisschen, wie früher, als das Bauen ohne Genehmigung eine ländliche Tradition war? Da lässt sie sich doch deutlich heraushören, die weit verbreitete Sehnsucht nach einer freien Gesellschaft. Aber die Anarchie ist nicht ortsgebunden. Brandgefährlich wird's auch, wenn sie sich einfach über Ländergrenzen breit macht. So warnt der Tagesspiegel in einem Artikel zur EU-Außenpolitik. Im Nahen Osten herrscht jetzt Anarchie, die auch auf Europa übergreifen kann. Das wäre ja schön, denn hierzulande können wir alle Anarchie brauchen, die wir kriegen können. Doch selbst Ländergrenzen sind nicht genug, um die Anarchie im Bann zu halten. NTV berichtet unter dem Titel »Im Weltall herrscht Anarchie« über den neuesten Marvel-Streifen »Guardians of the Galaxy«. In dem Artikel heißt es dazu: »Im Ton allerdings wagt der Streifen etwas Neues. Nicht nur, weil er im Weltraum spielt und es hier mit Star Wars und Co. aufnehmen kann. Vor allem ist er anarchischer, wilder, ungestümer als die bisherigen Marvel-Filme. Er zelebriert das Verlierer-Image seiner Anti-Superhelden und gesteht ihnen eine gute Portion Ironie zu.« Was lernen wir also daraus? Die Anarchie ist wild, ungestüm und mit einem dicken Schuss Ironie gewürzt. Gefällt uns. So crazy Finnland ist, so crazy muss auch die Anarchie dort sein. Diepresse.com berichtet über gastronomische Anarchie in Finnland und schreibt: Viermal im Jahr bricht in Finnland so etwas wie ein kulinarischer Guerillakrieg aus. Wow, da bemühen sich Anarchistinnen und Autonome hierzulande jahrelang um Militanz. Dabei geht in Finnland schon der Guerillakampf. Weiterlesen wir. Dann kann jeder ein Restaurant eröffnen für einen Tag.

Kannst du ein bisschen darauf Bezug nehmen, was andere Erfahrungen vielleicht sind und in welcher Weise sich das tatsächlich dann ergibt? Ja, andere Erfahrungen sind ja oft, dass wir mit unseren Inhalten nicht an Menschen rankommen, die außerhalb von den linksradikalen Bewegungen oder wie auch immer sich aufhalten, also irgendwelche Buchläden in autonomen Zentren sind, in die halt Leute hingehen, die die Inhalte eh kennen. Und dadurch, dass es halt eine komplett szenefreie Räumlichkeit ist, erreichen wir halt Menschen, die wir sonst nie erreichen würden, also bürgerliche Menschen, die halt einfach in unseren Laden reinstoßen quasi und dann überrascht sind, was das da ist. Und dann kommen wir mit ihnen ins Gespräch und die Reaktionen darauf sind oft sehr positiv. Für uns ist das halt ein Ansatz, aus einem Szenesumpf herauszukommen und anarchistische Inhalte breiter zu tragen. Es ist tatsächlich eine Erfahrung, die er regelmäßig macht, also dass da wirklich ganz andere Leute in dem Laden vorbeikommen. Das ist auf jeden Fall, also wir haben noch keine wirklich total negativen Reaktionen gehabt. Wir hatten halt natürlich nur neutrale Reaktionen, aber wir hatten nie negative Reaktionen und oft halt eben positive, dass halt Menschen fragen, was ist denn Anarchismus oder so? Oder warum macht ihr das überhaupt? Oder aha, ihr macht das nur aus Idealismus und so weiter. Also da tun sich halt ganz neue Ebenen auf, die wir vorher nie hatten und die Menschen auch nicht in Szeneräumlichkeiten erreicht, meiner Meinung nach. Wie ist der Laden, also euer Laden jetzt konkret organisiert? Auch wie sind eure Öffnungszeiten? Also unser Laden ist halt kollektiv organisiert. Wir verwalten den Laden mit einigen Menschen zusammen und unsere Öffnungszeiten sind Montag bis Samstags 11 bis 19 Uhr. Das ist ganz schön lang. Ja, und am Anfang haben wir das auch gestimmt bekommen, diese Öffnungszeiten einzuhalten. Mittlerweile wird es ein bisschen enger, aber wir versuchen, diese Zeiten einzuhalten, weil der Laden so oder so offen ist. Auch wenn wir nicht da sind, muss der Laden offen sein. Und wir haben eben die Ambition, halt während dieser Öffnungszeiten, wo der Laden eh offen ist, da zu sein, um beraten zu können. Nutzt ihr den Laden auch anderweitig als nur als Laden? Ja, also der Buchladen funktioniert auch ganz klar als Infrastruktur. Ist halt eine Anlaufstelle für Interessierte schon an der anarchistischen Bewegung, lokal wie auch regional. Und einfach ein Treffpunkt für viele Menschen. Was ist die Perspektive, die ihr gerade habt mit dem Laden? Wie lange wird das laufen können? Wollt ihr in irgendeine andere Richtung euch noch entwickeln? Ein Jahr lang werden wir dort gefördert und wir hoffen, diese Zeit dort verbleiben zu können und nach dieser Förderungszeit uns Eigenräumlichkeiten finanzieren zu können, wo wir dann komplett autonom, autark unser Ding durchziehen können. Jetzt sammelt ihr gerade Geld dafür, oder? Ja. Also die Leute können einfach bei eurem Laden vorbeigehen und Geldscheine abgeben. Ja, Geldscheine abgeben im Sinne von, sie können sich dann halt Sachen kaufen oder so. Halt einfach nur Geld geben, wäre irgendwie doof, aber können wir natürlich auch machen. Also. Sonst irgendwas, was du noch gerne zu dem Thema von dem Laden hinzufügen wolltest? Also ich denke generell, dass es sehr sinnvoll ist, Mut zu haben, solche Projekte anzugehen. Es macht auch meiner Ansicht nach schon Sinn, wenn eine Gruppe von 2-3 Menschen sich organisiert und einfach Büchertische organisiert und auf Veranstaltungen geht und dort Büchertische macht. Damit haben wir halt gute Erfahrungen gemacht und damit haben wir halt auch angefangen. Wir haben mit ein paar kleinen Büchern und ein paar Broschüren angefangen und haben uns halt zu einem Buchladen hochgearbeitet. Und wenn man ambitioniert ist und Durchhaltevermögen hat, dann ist das realistisch, das umzusetzen. Okay, vielen Dank. Ja, dankeschön. Unser Linktipp stellt euch dieses Mal das Schatzkästchen des Skill for Actions Kollektiv vor. Die Seite www.skills-for-action.de ist die Plattform des Trainingsnetzwerks Skills for Action, einem Netzwerk bewegungsorientierter Aktionstrainerinnen, welche unter anderem Blockadetrainings und Aktionsvorbereitungsworkshops anbieten. Auf ihrer Homepage findet ihr unter der Rubrik Material allerhand Informationsmaterial, unter anderem das Skills for Action Handbuch, welches auf 174 nützlichen Seiten unter anderem allgemeine und spezielle Überlegungen zu Aktionstrainings und zivilem Ungehorsam oder auch Module für Trainings, die unterschiedlich kombiniert werden können, umfasst. Des Weiteren findet ihr auf der Seite Handouts zu Themen wie Erste Hilfe auf Demos, verschiedene Checklisten und vieles mehr. Und damit ist unser Podcast auch schon wieder zu Ende. Feedback und Kritik, wie immer, an aradio-berlin@riseup.net oder über unseren Blog unter aradio.blogsport.de. Wir hoffen, es hat euch gefallen und hört wieder rein. Zum Schluss möchten wir euch jedoch noch einen Hinweis mit auf den Weg geben. Für den 20. September 2014 mobilisieren fundamentalistische Christinnen wieder zu einem Marsch für das Leben in Berlin. Damit wollen sie für ein generelles Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen demonstrieren. Wie in den vergangenen Jahren wollen wir die AbtreibungsgegnerInnen nicht ungestört ihre antifeministischen Positionen verbreiten lassen. Wir unterstützen deswegen den Aufruf der feministischen Gruppen, um für körperliche Selbstbestimmung zu demonstrieren und anschließend den Marsch zu blockieren. Mehr Infos dazu gibt es unter www.whatthefuck.noblogs.org.